Hallo und herzlich willkommen zu unserer fast schon traditionellen Weihnachtsausgabe des E-Government Podcast. Ich habe hier mit mir heute wieder den Experten für FIM und Weihnachtsprozesse eingeladen. Hallo Falk, ich grüße dich. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Ja, wir sitzen hier schön gemütlich vorm Kamin und schlürfen unseren Glühwein. Deswegen, wenn ihr mal zwischendrin schlürfen hört, dann ist das der Glühwein. Und wir wollen uns mal darüber unterhalten, wie sich das ganze Thema Weihnachten denn im letzten Jahr so entwickelt hat. Wir haben ja von der letzten Sendung, da gab es ja tolle Prozesse, die in FIM geformt wurden. Und jetzt schauen wir mal, was ist denn im letzten Jahr so passiert? Ja, einiges, das kann man durchaus sagen. Wir haben uns ja letztes Jahr einen Prozess angeschaut und auch ein Stammdatenschemata, was ich zusammen mit dem Weihnachtsmann entwickelt habe, der mich aber beauftragt hat, ihm so ein bisschen beim Thema FIM und Digitalisierung unter die Arme zu greifen. Und sagen wir mal, es haben Sachen geklappt und es haben Sachen nicht geklappt. Das ist beim Weihnachtsmann nicht anders wie bei der OZG-Umsetzung in Deutschland. Und ich sag mal, auf der Habenseite ist Qualifikation. Ja, der Weihnachtsmann hat über die FITCO seine Wichtel alle als FIM-Methodenexperten ausbilden lassen. Das war ihm wichtig, dass da auch Qualifikation da ist für das Thema. Macht man auch nicht mal so nebenbei diese Schulung, aber die Wichtel haben sich auch richtig gut angestellt und sind jetzt wirklich Experten und können auch Sachen voranbringen. Und was hat sich getan? Wir hatten ja, glaube ich, auch über den E-Wunschzettel und Ähnliches gesprochen. Wie hat sich das entwickelt? Naja, E-Wunschzettel, wir hatten ja das Thema SDG auch angesprochen, der E-Wunschzettel. Das Thema ist ja eine SDG-Leistung und muss dann auch europaweit umgesetzt sein. Das ist vielleicht jetzt nicht die große Überraschung, dass er in anderen Ländern bereits fertig ist. Estland, Dänemark, Österreich hat der Weihnachtsmann bereits Vollzug gemeldet und es wird dort vollständig mit E-Wunschzetteln agiert. Es gibt sogar so eine Weiche, dass quasi, es gibt noch wenige Papieranträge, werden automatisch in E-Wunschzettel übersetzt. Also das läuft tadellos. Das haben wir bereits im Frühjahr, konnten wir das online nehmen und mussten uns gar nicht mehr drum kümmern. Dieses Weihnachten ist quasi da absolut safe. In Deutschland, wir haben einen Prototypen und der Weihnachtsmann, ist nicht so einfach, das jemandem beizubringen, was EFA ist, ja. Und dann war das natürlich auch eine Finanzierungsfrage. Dann habe ich dem Weihnachtsmann natürlich erklärt, der Bund finanziert hier auch, ist eine EFA-Leistung, aber hier gibt es eine ewig lange Liste von Kriterien, die wir erfüllen müssen. Na gut, jetzt waren die Wichtel ja auch alle fit gemacht. Kriterien haben wir erfüllt und haben das dann im ersten Bundesland gestartet. Das ging ganz gut für das eine Bundesland. Und jetzt sollten ja die anderen folgen. Naja, und dann hat der Föderalismus knallhart zugeschlagen. Okay, was passiert? Naja, das ging schon los mit der Anbindung des Artigkeitsregisters. Wir haben natürlich Landesausprägungen. Ja. Mhm. Da habe ich dann in Bayern, Baden-Württemberg Vorname, Nachname, andere Zeichenketten, ja, Straße, Hausnummer, ein Feld, zwei Felder, ja, das zog sich dann über die Republik, es war kaum eine Harmonisierung hinzukriegen, da laufen immer noch Abstimmungen und in manchen Ländern haben wir Projektterminierungen, die bereits in 24 reinragen. Na super. Und mit Finanzierungsungewissheit, ja, siehe OCG 2.0. Hat er was von den 3 Milliarden abgekriegt, der Weihnachtsmann? Ja, schon. Ja. Also das haben aber andere auch, ohne das Projekt fertig zu bekommen. Ja. Habe ich gehört. Ja. Ja, und fällt dieses Artigkeitsregister eigentlich mit unter die Registermodernisierung oder läuft es separat? Ja, nee, das also ähnlich dann auch, wie das der Weihnachtsmann an der SDG-Verordnung nicht vorbeikommt, kommt er natürlich auch nicht an der Registermodernisierung vorbei. Ja, und FIM und Registermodernisierung darf man ja durchaus auch zusammen nennen. Ich denke, das ist ja auch mittlerweile in der Fachwelt hat sich rumgesprochen. Das ist ja auch was, das Innenministerium hat ein Referat, ja, in dem das, was gleichzeitig für FIM und Registermodernisierung zuständig ist. Das ist ja kein Zufall und auch eine richtig gute Entscheidung. Und ja, aber Registermodernisierung heißt ja nicht nur Bundesregister zu verbinden, sondern wir haben natürlich auch die vielen Datenquellen auf Landes- und kommunaler Ebene. Und das ist ja das, was für den Weihnachtsmann interessant ist, seine Artigkeitsregister in allen Ebenen anzubinden. Ja, natürlich. Ja, ja, ich habe jetzt übrigens noch was anderes gehört. Der Weihnachtsmann hat sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, Datenschutz und Datenschutzvorfälle, hat er so eine kleine Übung gemacht, weil das sollten wir ja ab und zu mal machen. Und da ist versehentlich nach draußen geleakt, aus Versehen, weil das war eine Übung, dass das goldene Buch weg ist. Hat direkt einen Anruf gekriegt vom Datenschutzbeauftragten, Bundesdatenschutzbeauftragten, und der sollte sich jetzt gegenüber dem WDSGVO verantworten. Tja, es gibt ja nur die extra Weihnachtsdatenschutzgrundverordnung. Ja. Ja. Dafür wurde sie geschaffen und ja, okay, auch da passieren Fehler. Wir haben es ja nur regelmäßig auch in der Presse, dass da Lücken aufgedeckt werden. Aber ich sehe da sportlich, wenn man sie zur rechten Zeit entdeckt, dann kann man sie halt schließen. Genau, ja, in dem Fall war es ja eh nur eine Übung. Also, ja, genau. Da muss man ja auch mal zu mal schauen. Ich bin auch gespannt, wie das, wenn die Register dann endlich mal fertig sind und miteinander sprechen können, wie man da so einen Datenschutzvorfall mal simulieren und üben kann. Aber der Weihnachtsmann hat sicherlich noch andere Herausforderungen. Also wenn ich so an die XMAS-Standards denke, da wird es ja wahrscheinlich auch noch ein paar Lücken geben, oder? Ja, auch ja, Standardisierung gleich Harmonisierung. Ja, wenn man dann wir haben ja mit dem den X-Men-Standard, da hatten wir ja letztes Jahr auch drüber gesprochen. Das ist ja, da waren wir ja schon beim konkreten Fachstandard, aber wir haben ja festgestellt, wir brauchen übergreifende Standards, ja, die halt darunter dann mehrere Fachstandards vereinen können. Naja, ich glaube, da auch da sind wir nicht so weit, wie wir sein wollen. Die Standards sind einfach untereinander noch viel zu inhomogen. Ja, auch da haben wir, wenn wir da Daten austauschen wollen, müssen wir kompliziert rechnen, denn unterschiedliche Feldregeln, aber auch teilweise Schnittstellendefinitionen, ältere Standards, neuere Standards. Es fehlt die übergreifende Vorgabe und naja, ich glaube, das ist durchaus dann im Bereich FITCO und Co. sind noch mal zu schauen und da auch der Weihnachtsmann auch ein wenig enttäuscht, dass hier auch ganz klare Sachen fehlen. Denn auch wie mit anderen Fachstandards, die werden noch etwas alleine gelassen. Und wenn man nur eine Konvention vorgibt, wie man einen Standard modelliert, ist es halt nicht ausreichend, um die Standards untereinander zu harmonisieren. Ja, und das ist auch was dem Weihnachtsmann auf die Füße fällt. Und so, wir hoffen es nicht, aber den Effekt, den es bringen sollte, nämlich der Weihnachtsmann hat auch große Probleme wie alle anderen, demografischer Wandel. Die Wichtel sind auch viele aus den Boomerjahren, ja, gehen langsam in Rente und es kommt weniger gutes Personal nach und es sollte ja mehr Effizienz passieren. Aber momentan erleben wir aufgrund dieser, mangelnden Harmonisierung sowas wie wieder Hybridakten, die angelegt werden. Also Sachen, die vorher schon mal digital wären, werden jetzt wieder ausgedruckt, weil wir haben zum Beispiel Eltern, die noch auf so eine verrückte Idee kommen, wie kurz vor Weihnachten umzuziehen. Ja. Ja. Jetzt haben wir den E-Wunschzettel quasi im Saarland schon vollständig umgesetzt. Jetzt ziehen die nach Thüringen, ja, und jetzt muss der wieder ausgedruckt werden. Ich wollte nur sagen, wenn sie innerhalb vom Saarland umziehen, ist ja nicht so problematisch. Ja, aber die Ländergrenzen, ja, okay. Da kommen wir wieder hin. Das, was immer von vielen nicht als Realität verstanden wird, der zieht schon um, ja, Aber ja, es gibt halt schon doch ein bisschen Mobilität, ja. Nochmal auf die Standards zurückzukommen. Hast du irgendwelche im Kopf, die schon in Planung sind, beziehungsweise wo die Modelle schon fertig sind? Ja, das Thema X-Wunschzettel, das ist doch recht weit gediehen. Wir haben einen noch nicht bezeichneten Standard für den Austausch der Artigkeitsinformationen. Hier muss harmonisiert werden, denn hier treffen vor allem moderne Ansichten von Erziehung auf etwas ältere Ansichten von Erziehung und auch hier haben wir ein Bundesländergefälle. Ja? Ja. Wir haben eher so ein bisschen modernere Ansichten in den Stadtstaaten. Da kommen manche Fragen von Artigkeit oder manche Punkte gar nicht mehr vor, wobei wir in bestimmten ländlichen Räumen, vielleicht eher im süd- und westdeutschen Bereich, noch ganz andere Hinweise haben, die dem Weihnachtsmann da eingehen, die er eigentlich gar nicht mehr verarbeiten will. Okay, und so eine Standardisierung, dass man quasi Noten vergibt von 1 bis 6 oder ähnliches, ist das sowas angedacht? Weil es macht ja auch für die Eltern viel einfacher. Ja, ich glaube, dass so ganz Experte bin ich natürlich nicht. Da müsste man jetzt da die Wichtel befragen. Das ist ja ein hochkomplexer Algorithmus, der doch da auch dahinter liegt. Aber man möchte schon eine gewisse Breite von Informationen sammeln, um eine Artigkeit festzustellen. Denn wird das neue Ninjago-Monster irgendwas oder halt der kratzige Wollpullover, dann möchte man schon die richtigen Fragen stellen. Ja, ja, stimmt. Oder es kommen wieder die Weichpakete zum Einsatz. Mhm. Das Thema Route ist aber vom Tisch, oder? Das haben wir, ist nicht mehr en vogue. Ja, ja, es gibt auch da entsprechende Filter. Das ist auch eine Sache, die in den Standard mit einziehen würden, dass man dann solche Sachen auch mit Hinweisen wieder zurückgibt. Ja, da hat der Weihnachtsmann sieht sich da auch ein bisschen in der nächsten Pflicht, einen Bildungsauftrag aufzuhaben, das zurückzuspielen, dass das nicht mehr ganz in 2022 passt. Ja. Wie ist es eigentlich mit der Altersgrenze? Jetzt dürfen ja Jugendliche tatsächlich schon ab 16 wählen, kommunal. Das wäre ja eher ungünstig, wenn ein 16-Jähriger noch im Artigkeitsregister auftaucht. Ja, das ist schwierig. Die Grenze, wann ist man nicht mehr Kind? Ja, das ist natürlich schwimmend, aber bis jetzt kenne ich diese 18er-Grenze, dass man sagt, naja, bis dahin werden auch die Informationen gesammelt. Ja, auch die Herren und Damen sind ja auch unterschiedlich weit entwickelt. Ich glaube, da geben wir dem mal lieber noch 2 Jahre. Aber das öffnet ja Tür und Tor für Missbrauch, gerade mit dem Thema Wahlen. Ja, falsche Partei angekreuzt bei der Kommunalwahl und Minuspunkt im Artigkeitsregister. Also ich hoffe, dass das sichergestellt wird zukünftig. Ja, da gibt's auch so eine Demokratie-Lane sozusagen. Also das heißt, da muss der Weihnachtsmann neutral sein. Ja, also das demokratische Spektrum, da kann es keine Wertung geben nach Artigkeit. Ja, was sich da so darüber hinaus bewegt, das ist durchaus mit im Bewertungskriterienbereich. Ja, ja, sollten wir nochmal genauer drauf schauen. Ich halte da schon, sehe da schon die Gefahr für die Demokratie an manchen Stellen. Ja, das kann durchaus sein. Ob der Weihnachtsmann immer so der Richtige ist, aber er hat natürlich auch eine gewisse Macht. Ja, genau. Und kann auch beeinflussen. Ja, sollte er vielleicht auch tun. Ja, apropos Macht, wenn das Ganze jetzt immer weiter durchdigitalisiert wird, büßt der Weihnachtsmann da nicht ein bisschen an Macht ein und gewinnt mehr an Transparenz? Ich glaube nicht, denn so manche Sachen bleiben ja analog. Ja? Die Leute möchten schon noch auch analoge Pakete haben und der Transport ist ja auch dann dementsprechend noch analog. Es wird weiterhin Schlitten geflogen. Ist dies ja natürlich auch eine Herausforderung. Kraftstoffpreise, dann CO2-Zulage und so weiter. Das ist auch eine Sache, die den Weihnachtsmann belastet natürlich. Aber ja, ist schon ein Thema. Ja, aber ich glaube, da gibt es ja auch extra bei den Wichteln so eine Traditionsabteilung. Also modernisieren, Wachstum, Beschleunigung und gleichzeitig Traditionserhalt. Okay, ich glaube, also das ist schon. So mit Open Data ist noch nicht so. Das ist ja auch, ich meine, haben wir in den Verwaltungen ja auch. Manche nennen die ja einfach Showstopper oder Bremsen, aber das sind einfach Traditionserhalter, die halt sagen, es muss die Akte in Papier geben, wir müssen das ausdrucken, wir brauchen das Faxgerät, ja. Ja, auch Traditionen, die da erhalten werden. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch neulich einen Vortrag gesehen zu unserer Digitalstrategie. Da wurde tatsächlich wieder der Overhead ausgepackt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch solche Traditionalisten sind. Wie ist deine Prognose? Schaffen wir, das Jahr ist ja nicht mehr lang. Wir haben heute den 24.12. Nee, das müssen wir auch nicht. Ja, also mir ist ganz wichtig, um an der Stelle zu sagen und für alle, die mit OCG zu tun haben, auch dem den Wichteln habe ich das gesagt und dem Weihnachtsmann. Wir dürfen auch am Ende dieses Jahres, wenn wir, also dass wir die OCG-Umsetzung nicht schaffen, das ist ja vorher schon eingestanden. Aber ich finde es wichtig, auch darauf hinzuweisen, was man geschafft hat. Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt 365 Tage untätig waren. Ja. Nicht die Wichtel, nicht der Weihnachtsmann, nicht die Unterstützer der Digitalisierungsprojekte und auch nicht die Ansprechpartner in den Bundesländern, die, naja, mehr oder weniger zu Recht auf die Bedürfnisse oder die Besonderheiten in ihrem Bundesland hingewiesen haben. Wir haben viel erreicht. Wir haben nicht alles erreicht. Ja, und es ist ja auch dann ein gutes Signal. Okay. Naja, es ist ein Signal, dass der Bund ja weiter die OCG-Umsetzung finanzieren will. Er lässt sich vielleicht noch ein paar Monate damit Zeit, bis er uns das offiziell sagt. Aber es geht ja weiter. Ja. Das ist ja ein gutes Signal. Okay. Falk, vielen Dank. Wir trinken jetzt noch lecker unseren Glühwein aus. Und danke, dass du uns wieder abgedatet hast zum Thema Weihnachtsmann. Sehr gerne. Wir wünschen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Jahr spätestens. Mach's gut. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.com.